Metaphorisch gesprochen spricht viel dafür, dass notorisch Betroffene mit Worten spielen. Gespielte Betroffenheit spricht für sich, mit gezielter Entschlossenheit geschieht hier nichts. Metaphern aus Schlagworten werden akribisch, zu Brandsätzen aufgeheizt. Verlassene Tatorte weisen atypische Merkmale auf, wer weiß. Ja, wer weiß. Ich errichtete im Auftrag nicht näher genannter Impulsgeber monumentale fünfstöckige Denkmusterhäuser, nur um dort ihre nicht optionalen sozialen Konventionen frei einziehen zu lassen. Ihr Zuzug war schon sehr bald längst nicht mehr zu steuern, was sie als Freibrief auffassen. Aus dem Keller dringt seitdem unentwegt Kaspar Hausers eher geistloses Lachen. Auf dem Dachboden verstaubt eine Meinungsattrappe. Ungeklärter Herkunft im Verbund mit ungezählter Dutzendware, nach deren Nutzen niemand fragt. Es wurde kein Nutzen, was erwartet, es blieb Dutzenden erspart. Durch die Dachluke blicken Gedankenwelten zu durchschauen. Als zu konventionell verstanden sie sich selbst, und beim sich dauerhaft einrichten half es durchaus. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht voneinander fordern würden, endlich auszuziehen. Es lässt sich leichter ahnen, dass nicht eine Konsequenzen daraus zieht. Metaphorisch gesprochen versprachen wir uns in blumigen Worten, gerade gefügt, füreinander zu sorgen, gerade gerückt. Besagt es nichts anderes als verhageltes Glück. Metaphern in Schlagworten auf Sprengsatzbaustellen massenhaft eingesetzt, verlassenen Tatort ihr Geheimnis entlocken kann auch kein Gesetz. So ist es. Das ausführende Organ der eigenen Körperschaft setzt auf Tränengas gegen diese inneren Widerstände, und konfrontiert wird es ständig hinter der Fassade von hochaufragenden Gedankengebäudekomplexen. Bleibt es ungeheuer verletzlich mit jedem unterdrückten Gefühlsausbruch, verdeutlicht es letztlich nur Ohnmachtsanfälle an der Schaltstelle. Belastet es doch bei planvoller Tatenlosigkeit. Vielleicht ist mit Atemholen mehr als nur eine Variation der Sauerstoffbeschaffungsroutine gemeint. Nur wer die Stimme im eigenen Kopf dann auch auf sich vereint, dem wird dies in Form von kruden Kopfnoten bescheinigt, den nur schwer einsehbaren verwinkelten Gedankengang gehen in diesem Moment einige passive Wortwahl, Rechtsträger fortwährend wortlos entlang. Niemand hält sie an. Wer wäre imstande? Metaphorisch gesprochen kamen wir ins Gespräch. Es wurden Worte gebrochen, bevor Worte gegeben worden sind. Was eben noch stimmt, ist nun ohne Bedeutung. Wo beginnt Verleugnung? Endet Überzeugung? Die wievielte Häutung legt ein wahres Du frei? Metaphern in Schlagworten finden sich wieder an verlassenen Tatorten. Der Doktor Betitelte verweist auf sein graduelles Know-how. Sein Untertitel beharrt auf dem Know-why. Ein Zuschauer trägt Trägheit, trendbewusste Schau, der zur Schaustellende, zur Schaugestellte streicht noch schnell seinen Lohn ein, preist auch den hohen ein, verweist auf den hohen Zeitaufwand, den er aufwand. Wird einzig emotional noch ergriffen von den Filmerkassen, Tränendrüsen, Druckerbau und das Cineasten zu beobachten, wie wir uns Begleiterscheinen, unseren Nerven aufreibenden, vollkommen zur Gesellschaft, unfähigen Zeiten, es regiert die Unvernunft. Seit der letzten Schuldenstundung ist noch keine Stunde rum, und sie stellen sich schon Fragen, was sie wohl in 7 Jahren, nach Abschluss eines weiteren privaten Insolvenzverfahrens, als erstes auf Raten zu zahlen gedenken. Na was wohl? Metaphorisch gesprochen besprachen wir schließlich, wohin es gehen soll, und es war sehr ergiebig, und es blieb nicht nur beim Wort, der stand, es wurde sofort erkannt, dass es dort her stammt und umgehend umgang gehört, womit es auch zusammengehört. Und da es ja auch die anderen stört, ist es äußerst dankenswert, dass sich andere darum kümmern. Wurde auch Zeit, also wirklich.